Manchmal herrscht eine sehr rigorose Vorstellung von Naturschutz. Weil industrielle, kapitalistische Aktivitäten verheerende Auswirkungen auf die Wälder haben, müssen sämtliche Lebensgemeinschaften von Menschen ausgeschlossen werden. Die Gemeinschaft der Twa, die im Osten des Kongo-Beckens im Kahuzi-Biega-Nationalpark zu Hause war, wurde zwangsweise umgesiedelt, was zu verheerender Mangelernährung führte. Die Menschen wurden zur Lohnarbeit gezwungen und verloren ihre traditionellen Nahrungsquellen aus dem Wald. Auch die Wanyala Eto in Sri Lanka wurden daran gehindert, in ihren traditionellen Waldgebieten auf die Jagd zu gehen. Und heute müssen sie erleben, wie ihre Kultur und sogar ihre Sprache nach und nach verschwindet. In manchen Fällen hat die Vertreibung indigener Gruppen offensichtlich sogar negative Auswirkungen auf die Wälder. In Australien hinderten bürokratische Hemmnisse die traditionellen Eigentümer, Aborigines, darunter die Gemeinschaft der Yirrbal, an der traditionellen Brandrodung und Bewirtschaftung ihrer Wälder, was sowohl ökologische als auch kulturelle Folgen hatte. Die Verminderung der altbewährten Brandrodung führte in den trockenen Hartlaubwäldern wie auch in den Regenwäldern der Region zur Ausbildung von dichtem Unterholz. Heute sieht das Land krank aus, wie Desley Mosquito, ein Ältester der Yirrbal, es mir gegenüber beschrieb. Da das Klima durch die von Menschen verursachten CO2-Emissionen immer trockener wird, bildet der dicht bewachsene Boden den idealen Ausgangspunkt für immer häufigere Waldbrände. Interessanterweise unterstützen mehrere Initiativen der Wet Tropics Management Authority und der Rainforest Aboriginal Peoples die Anwendung traditioneller Kenntnisse in ökologisch geschützten Gebieten. Paläoökologische Forschungsarbeiten wie im Amazonasbecken haben gezeigt, welch drastische Auswirkungen Veränderungen in der Praxis der Brandrodung zwischen vorkolonialer und postkolonialer Zeit auf Häufigkeit und Heftigkeit der Brände hatten. Westliche wissenschaftliche Arroganz, wonach wir stets Teile der Welt einzäunen und unzerstört bewahren sollten, vielleicht um so ein moralisches Gegengewicht zu unseren destruktiven Verhaltensweisen zu schaffen, mag zwar potenziell ökologisch produktiv sein. Manchmal zerstört sie aber auch gerade die Ökosysteme, die sie schützen will. Und nicht nur das. Wie die Geschichte der letzten 5 Jahrhunderte zeigt, wurde Wissenschaft oftmals so angewandt, dass sich die ungerechte Missachtung und Ausgrenzung gerade jener Menschen fortsetzt, die am besten über die lokale ökologische Dynamik und ihre Grenzen Bescheid wissen und die auch die umfangreichsten Erfahrungen mit der Integration neuer gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Strukturen in die Bewirtschaftung tropischer Landflächen besitzen. Kurz gesagt, sind das die Menschen, die wir unterstützen und um Rat fragen sollten.